Lies jetzt die Aufgabe 15. Aufgabe 15. Sag mal, Marc, hast du Hobbys? Aber klar doch. Früher habe ich in meiner Freizeit Basketball und Fußball gespielt. Aber diese Sportarten fand ich nach einiger Zeit langweilig. Dann habe ich Gitarre spielen gelernt. Aber das hat nicht lang gedauert. In letzter Zeit spiele ich Tennis. Und das macht großen Spaß. Das will ich auch lernen. Vielleicht können wir später einmal gegeneinander spielen. Ende von Teil 3.